Erst danach geschah etwas. Naboth hatte einen Weinberg. Er war in Jezreel, neben dem Palast von König Ahab. Zweiter Ahab sprach zu Naboth, gib mir deinen Weinberg. Ich will dort einen Gemüsegarten machen. Er ist nah an meinem Palast. Ich gebe dir einen besseren Weinberg. Oder ich gebe dir Geld dafür. Dritter Naboth sagte zu Ahab, Jahwe helfe mir. Ich kann dir das Land meiner Familie nicht geben. Vierter Ahab ging in seinen Palast. Er war traurig und wütend. Naboth hatte gesagt, ich gebe dir mein Familienland nicht. Ahab legte sich ins Bett. Er aß nichts. Fünfter seine Frau Isabel kam zu ihm. Sie fragte ihn, warum bist du so traurig? Warum isst du nichts? Sechster er sagte ihr, ich sprach mit Naboth. Ich sagte, gib mir deinen Weinberg für Geld. Oder ich gebe dir einen anderen. Aber Naboth sagte, ich gebe dir meinen Weinberg nicht. Siebter Isabel sagte zu ihm, bist du König in Israel? Steh auf, ess etwas und sei froh. Ich werde dir Naboths Weinberg geben. Achter dann schrieb sie einen Brief in Ahabs Namen. Sie machte Ahabs Siegel darauf. Sie schickte den Brief an wichtige Männer in der Stadt. Diese Männer wohnten mit Naboth zusammen. Neunter im Brief stand, sagt, dass alle fasten sollen. Lasst Naboth einen wichtigen Platz haben. Zehnter stellt zwei schlechte Männer vor ihn. Sie sollen sagen, Naboth hat Gott und den König beleidigt. Dann bringt ihn aus der Stadt. Werft Steine auf ihn, bis er stirbt. Elfter die wichtigen Männer in der Stadt taten, was Isabel schrieb. Sie taten alles, was im Brief stand. Zwölfter sie sagten, dass alle fasten sollen. Sie gaben Naboth einen wichtigen Platz. Dreizehnter die zwei schlechten Männer kamen. Sie sagten vor dem Volk, Naboth hat Gott und den König beleidigt. Dann brachten sie ihn aus der Stadt. Sie warfen Steine auf ihn, bis er starb. Vierzehnter dann schickten sie eine Nachricht an Isabel, Naboth ist tot. Sie haben ihn gesteinigt. Fünfzehnter Isabel hörte, dass Naboth tot war. Sie sagte zu Ahab, steh auf. Nimm Naboths Weinberg. Er wollte ihn nicht für Geld geben. Aber jetzt ist Naboth tot. Sechzehnter Ahab hörte, dass Naboth tot war. Er ging zu Naboths Weinberg. Er wollte ihn für sich nehmen. Siebzehnter Jahwe sprach zu Elia, dem Sisbiter, Achtzehnter geh zu König Ahab in Samaria. Er ist jetzt in Naboths Weinberg. Er nimmt ihn für sich. Neunzehnter sagt zu ihm, Jahwe spricht, du hast getötet. Und jetzt nimmst du sein Land? Jahwe spricht auch, Hunde haben Naboths Blut geleckt. Dort werden Hunde auch dein Blut lecken. Zwanzigster Ahab sagte zu Elia, mein Feind, hast du mich gefunden? Elia sagte, ja. Du hast getan, was Jahwe nicht mag. 21. Darum bringe ich Unglück über dich. Ich werde dich wegnehmen. Ich werde alle Männer in Ahabs Familie töten. Alle in Israel. 22. Ich mache es mit deiner Familie wie mit Jerobims Familie. Und wie mit Baisas Familie. Du hast mich wütend gemacht. Du hast Israel zur Sünde geführt. 23. Jahwe sprach auch über Isabel. Hunde werden Isabel in Jezreel fressen. 24. Wenn jemand von Ahabs Familie in der Stadt stirbt, fressen Hunde ihn. Wenn jemand draußen stirbt, fressen Vögel ihn. 25. Niemand tat so viel Böses wie Ahab. Seine Frau Isabel brachte ihn dazu. 26. Er tat sehr schlimme Dinge. Er diente falschen Göttern. Das taten auch die Amoriter. Jahwe hatte sie aus Israel vertrieben. 27. Als Ahab diese Worte hörte, zerriss er seine Kleider. Er zog ein grobes Tuch an. Er aß nichts. Er schlief in dem Tuch. Er ging traurig umher. 28. Jahwe sprach wieder zu Elia, dem Sisbiter, 29. Hast du gesehen, wie Ahab sich vor mir beugte? Weil er das tat, bringe ich das Unglück nicht in seiner Zeit. Aber in der Zeit seines Sohnes bringe ich Unglück über seine Familie.